Kundgabe 2482. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.09.1942. Auswirkung eines gottgefälligen Lebenswandels. Die Auswirkung eines gottgefälligen Lebenswandels ist schon auf Erden zu erkennen an der inneren Zufriedenheit und der seelischen Reife des Menschen, die in einem tiefen geistigen Wissen zum Ausdruck kommt. Es ist dieses Wissen das Vorrecht dessen, der gerecht ist und in der Liebe lebt, denn dessen Lebenswandel entspricht dem Willen Gottes. Und also wird Gott auch sein Leben segnen. Er wird ihm seine Gnade zuwenden in reichem Maße. Er wird ihn wissend machen und ihm den Seelenfrieden geben, den er den Menschen verheißen hat. So wie der Mensch den Willen Gottes erfüllt oder ihn zu erfüllen trachtet, wird er gesegnet sein von Gott. Und immer wird sein Zustand ein freier und lichtvoller genannt werden können. Denn dann benötigt er keine Erziehungsmittel mehr, die ihn bedrücken, und dann ist sein Herz stille geworden in Gott. Dann nimmt er aber auch aus der Hand Gottes jegliches Geschehen ergeben entgegen. Er weiß, dass alles nur zugelassen ist von Gott, aus übergroßer Liebe zur Menschheit, und er klaget und murret nicht. Und diese fromme Ergebenheit trägt ihm wieder die volle Liebe Gottes ein, und er gibt dem Menschen, was dieser zur Höherentwicklung benötigt, denn er erkennt dessen Willen, stets das Rechte zu tun. Und diesen Willen nur fordert Gott von dem Menschen, denn dann erkennt er dessen Gesinnung und seine Liebe zu ihm. Und dieser Liebe gemäß bedenkt Gott seine Geschöpfe, denn vor ihm bleibt nichts verborgen. Amen.